Ja, man muss vielleicht mal schildern, wie das abgelaufen ist. Am Freitag, am letzten Freitag also, hat die britische Regierung 8 sowjetischen Diplomaten und 3 Journalisten mitgeteilt, dass sie binnen 14 Tagen das Land zu verlassen haben. Die Briten haben darüber in der Öffentlichkeit zunächst nichts verlauten lassen. Offensichtlich, so vermutet man, in der Hoffnung, dass vielleicht diesmal die Sowjetunion nicht nach dem Motto "wie du mir, so ich dir" antworten würde. Das war allerdings eine Illusion, denn am Wochenende wurden 8 britische Diplomaten und 3 britische Journalisten, unter anderem der Korrespondent der BBC, einbestellt ins Außenministerium und ihnen mitgeteilt, dass sie binnen 14 Tagen das Land zu verlassen haben. Was genau an den Vorwürfen gegenüber den sowjetischen ausgewiesenen ausgewiesenen sowjetischen Diplomaten und Journalisten vorgewiesen wird, darüber hüllt sich das britische Außenministerium in Schweigen. Man teilt dort nicht mehr mit als die Tatsache, dass sie Aktionen nachgegangen seien, die mit ihrem Status unvereinbar seien, und das ist ja der diplomatische Euphemismus für Spionage. Man muss allerdings sagen, dass in den letzten Monaten die britische Regierung immer wieder auf die intensivere sowjetische Geheimdiensttätigkeit hingewiesen hat. Sir Geoffrey Howe, der Außenminister, hat dies zum Beispiel bereits öffentlich getan auf der Wehrkundetagung in München Anfang des Jahres. Dann hat Margaret Thatcher, als Gorbatschow im April in London zum Staatsbesuch war, ihn bei den Gesprächen ebenfalls darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht länger hinzunehmen sei, und offensichtlich hat auch der britische Geheimdienst darauf gedrungen, dass es Zeit sei zu handeln. Aber wie gesagt, konkrete Vorwürfe werden natürlich nicht in der Öffentlichkeit gehandelt. Es ist ja auffällig, dass diese Affären immer in Zusammenhang Großbritannien, Sowjetunion bekannt werden, obwohl die Spionage ja wahrscheinlich in der Bundesrepublik nicht weniger aktuell ist. Hat das eigentlich irgendwelche Auswirkungen auf die gegenseitigen Beziehungen der beiden Länder, oder ist das mehr zu einem Ritual mittlerweile geworden? Also man hat manchmal den Eindruck, es ist ein Ritual geworden, obwohl man vielleicht, um dies der Information halber noch hinzuzufügen, sagen muss, dass eigentlich erst seit Gorbatschow dieses ganz knallharte "weißt du meinen Spion aus, weiß ich deinen aus" Platz gegriffen hat. Zuletzt die größere Aktion war 1985, vor 4 Jahren. Da waren es 31 auf jeder Seite, die von diesen Aktionen betroffen waren. Hat dieses Auswirkungen auf das beiderseitige Verhältnis? Natürlich wirft dieses zunächst einmal einen Schatten auf die Beziehungen, die zwischen diesen beiden Ländern gerade in den letzten Monaten besonders gut zu sein schienen. Der Gorbatschow-Besuch hier im April war ein voller Erfolg. Er war zu Gast bei der Königin, hatte diese auch zu einem Staatsbesuch eingeladen. Also ein Durchbruch, wie man hier der Meinung sei. Und Sir Geoffrey Howe hat jetzt im Zusammenhang mit der neuesten Affäre gesagt, die Beziehungen zur Sowjetunion seien besser denn je, und deshalb sei es so besonders bedauerlich, dass die Spionagetätigkeit ungebrochen sei. Allerdings vermuten andere auch hier, dass der Zeitpunkt dieser Aktion nicht ganz zufällig ist, denn man nimmt an, dass die Erkenntnisse über die Ausgewiesenen nicht gerade erst am Freitagmorgen auf die Tische des britischen Geheimdienstes und des Außenministeriums gelangt sind, sondern man vermutet, dass man den NATO-Partnern vor den Gipfeln noch einmal zeigen möchte, es hat sich in Wahrheit nichts geändert, man muss wachsam sein. Es ist ja bekannt, dass die britische Regierung gegenüber der Sowjetunion eine sehr viel härtere Haltung hat und zum Beispiel ganz kategorisch jede Verhandlungen mit Kurzstreckenraketen ablehnt. Es ist offenbar angespannt, aber ruhig. Das Militär ist bis zur Stunde nicht gegen die etwa 25.000 Studenten vorgegangen, die sich im Zentrum der chinesischen Hauptstadt zu Protest- und Hungerstreik versammelt haben. Die Staats- und Parteiführung scheint in sich weiter völlig zerstritten darüber, wie dem Massenprotest zu begegnen sei. Es ist deutlich geworden, dass auch innerhalb der Armee der Einsatz von Truppen gegen Bürger umstritten ist. Hören Sie unseren Korrespondenten Ludwig Tamm. Viele Pekinger bereiteten sich in den späten Abendstunden auf eine weitere lange Nacht vor. Immer wenn die Dämmerung hereinbricht, verstärkt sich bei den Leuten das Gefühl, dass es nun soweit sei, dass nun Soldaten überall das Heft in die Hand nehmen, Ansammlungen zerstreuen, die Studenten vom Platz des himmlischen Friedens jagen. So war es auch am Abend des dritten Tags des Ausnahmerechtes, um das sich bisher niemand kümmerte. Viele Menschen versammelten sich an wichtigen Kreuzungen und errichteten wieder Barrikaden, die am Morgen weitgehend weggeräumt worden waren. Der Tag selbst verlief ruhig und ohne jeden Zwischenfall. Das Fernsehen zeigte am Abend Bilder vom großen Platz, wo bedeutend weniger Studenten zu sehen waren als in den Tagen zuvor. Freilich waren die Bilder vom Vormittag. Am Abend schwoll ihre Zahl wieder an. Von Pekingern war zu hören, Belegschaften seien aufgefordert worden, am späten Abend zu erscheinen, um gemeinsam den Einzug der Volksbefreiungsarmee vom Stadtrand ins Zentrum zu bejubeln. Dazu die Gegennachricht, die die Medien am Abend verbreiteten, nämlich Wan Li, der Parlamentspräsident, habe bei einem Bankett in Toronto gesagt, das Verlangen der Studenten nach mehr Demokratie und Kampf gegen die Korruption liege voll und ganz auf der Linie der Regierung. Wan Li vertraut darauf, dass seine Regierung eine ruhige und vernünftige Haltung einnimmt und Zurückhaltung zeigt. Das Zentralblatt der chinesischen KP, die Volkszeitung, druckte heute einen Leitartikel des Organs der Volksbefreiungsarmee nach, der die harten Maßnahmen begrüßt, die Li Peng am Freitag in seiner Rede vor dem ZK ankündigte, um die Unruhen zu beenden. In dem heutigen Artikel wird er ausdrücklich als Ministerpräsident apostrophiert. Aufmerksamkeit erregte, dass auf derselben Seite eine Überschrift zu finden ist, die da lautet: Die Armee darf nicht dazu benutzt werden, innere Probleme zu lösen. Ein Ausspruch des ungarischen Premiers, der mit Stalin ins Gericht ging. Diese Schlagzeile sei kein Zufall, meinen chinesische Kenner. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua brachte heute den ganzen Tag über ihren englischen Dienst nur einige wenige Nachrichten aus China, darunter ein Angebot der Pekinger Eisenbahnverwaltung, die Zehntausende von Studenten aus anderen Provinzen bis zum 25. Mai bevorzugt und kostenlos zu befördern, um sie wieder aus Peking wegzubringen. Ihnen wird sogar angeboten, neben dem regulären Personal als Hilfsschaffner und Ordner in den Zügen tätig zu werden. Das Abwarten der Armee, der dritte Tag unter Ausnahmerecht, ohne dass die Regierung davon Gebrauch macht, wird in Peking damit erklärt, dass hinter den Kulissen ein heftiger Machtkampf entbrannt sei, der die Führung lähme. So lässt sich zur Stunde noch immer nicht sagen, ob Li Peng und Deng Xiaoping wirklich die starken Männer sind, als die sie heute wieder über dem Platz des himmlischen Friedens abgeworfene Flugblätter ausgeben und ob Zhao Ziyang seinen Posten als Generalsekretär der KP verloren hat. Die Außenminister der EG-Staaten haben heute in Brüssel die Grundlagen für ein... Seit dem Morgen hat sich die Lage etwas entschärft. Straßensperren wurden bei... Er soll auf eben diesem Kongress der Volksdeputierten gewählt werden. Merkwürdigkeit am Rande des ZK-Plenums gestern. Das Politbüromitglied Jegor Ligatschew verwahrte sich in einer allerdings nur vorgelesenen Erklärung gegen die Korruptionsvorwürfe. Aus Moskau, Hans-Peter Riese. Der Vorgang ist selbst unter den Bedingungen von Glasnost und Perestroika einmalig. Zweimal in einer Woche hielt es das Politbüromitglied Jegor Ligatschew für angebracht, sich öffentlich gegen Korruptionsvorwürfe zu wehren. Ligatschew, der als konservativer Bremser der Perestroika gilt, ließ vor dem Zentralkomitee gestern eine Erklärung verlesen, in der er Angriffe gegen seine Person als den Versuch wertete, so wörtlich, die gegenwärtige Parteiführung zu diskreditieren. Was war passiert? Am 12. Mai hatte der Untersuchungsrichter Ivanov im Leningrader Fernsehen gegen hochgestellte Parteiführer den Vorwurf der Korruption und der Behinderung der Staatsanwaltschaft bei der Aufklärung von Korruptionsfällen erhoben. Namentlich nannte er den früheren Vorsitzenden der Parteikontrollkommission Solomenzew und Politbüromitglied Ligatschew. Beide wehrten sich zunächst in einer juristischen Gegendarstellung. Auch der stellvertretende Generalstaatsanwalt und Sonderermittler in Usbekistan, Telman Gülyan, hatte solche Vorwürfe erhoben, allerdings ohne Namen zu nennen. Beide Staatsanwälte sind mit jeweils hohen Mehrheiten zu Abgeordneten des Volkskongresses in Leningrad und Moskau gewählt worden und in der Bevölkerung außerordentlich populär. Ligatschew wirft seinen Kritikern vor, gegen ihn eine Kampagne, und zwar aus politischer Karrieresucht, entfesselt zu haben, die, wie er in seiner Erklärung schreibt, nicht nur meine Ehre und Würde beeinträchtigt, sondern die des gesamten Politbüros. Diese Formulierung ist umso ungewöhnlicher, als nicht etwa dieses Gremium kollektiv die Verdächtigungen eines seiner Mitglieder zurückgewiesen hat, sondern Ligatschew sich alleine wehrt und dies in aller Öffentlichkeit, denn seine Erklärung vor dem Zentralkomitee wird heute von den zentralen Zeitungen der UdSSR abgedruckt. Gleichzeitig sind aber auch die Kritiker Ligatschew unter Druck geraten. Staatsanwalt Glian wurde von seiner Position als Leiter einer Sonderkommission zur Ermittlung von Korruption in Usbekistan abberufen, und zwar mit der Begründung, er habe dem sozialistischen Rechtsstaat schweren Schaden zugefügt. Das geht sogar schon so weit, dass im Zeichen von Glasnost auch Gorbatschow-Kritiker zu Wort kommen. Einer von ihnen, Ligatschew, ist jetzt aber dem Verdacht der Korruption ausgesetzt. Aber er setzt sich zur Wehr. Aus Moskau dazu Hans-Peter Riese. Ligatschew ließ vor dem Zentralkomitee eine Erklärung verlesen, in der er Angriffe gegen seine Person als den Versuch wertete, so wörtlich, die gegenwärtige Parteiführung zu diskreditieren. Was war passiert? Am 12. Mai hatte der Untersuchungsrichter Ivanov im Leningrader Fernsehen gegen hochgestellte Parteiführer den Vorwurf der Korruption und der Behinderung der Staatsanwaltschaft bei der Aufklärung von Korruptionsfällen erhoben. Namentlich nannte er den früheren Vorsitzenden der Parteikontrollkommission Solomenzew und Politbüromitglied Ligatschew. Beide wehrten sich zunächst in einer juristischen Gegendarstellung. Auch der stellvertretende Generalstaatsanwalt und Sonderermittler in Usbekistan, Telman Gülyan, hatte solche Vorwürfe erhoben, allerdings ohne Namen zu nennen. Beide Staatsanwälte sind mit jeweils hohen Mehrheiten zu Abgeordneten des Volkskongresses in Leningrad und Moskau gewählt worden und in der Bevölkerung außerordentlich populär. Ligatschew wirft seinen Kritikern vor, gegen ihn eine Kampagne, und zwar aus politischer Karrieresucht, entfesselt zu haben, die, wie er in seiner Erklärung schreibt, nicht nur meine Ehre und Würde beeinträchtigt, sondern die des gesamten Politbüros. Gleichzeitig sind aber auch die Kritiker Ligatschew unter Druck geraten. Staatsanwalt Glian wurde von seiner Position als Leiter einer Sonderkommission zur Ermittlung von Korruption in Usbekistan abberufen, und zwar mit der Begründung, er habe dem sozialistischen Rechtsstaat schweren Schaden zugefügt. Die NATO hat den Vorschlag des Warschauer Pakts zur Auflösung der beiden Militärbündnisse mit großer Zurückhaltung aufgenommen. Ein Sprecher der Allianz sagte am Nachmittag in Brüssel, die Existenz der beiden Bündnissysteme sei nicht die Ursache, sondern das Ergebnis der politischen Differenzen zwischen Ost und West. Zugleich begrüßte der Sprecher die Initiative als Ausdruck des Willens zur Zusammenarbeit, um die Teilung Europas zu überwinden. Der Warschauer Pakt hatte heute in Wien bei den Verhandlungen über die Verringerung der konventionellen Streitkräfte entsprechende Vorschläge gemacht. Sie betreffen außerdem Obergrenzen für jene Truppen und Rüstungsmaterialien, die außerhalb des eigenen Staatsgebiets stationiert sind. Nach den Vorstellungen der östlichen Seite sollen in keinem Staat eines der beiden Militärbündnisse mehr als 35-40% aller auf dem Kontinent stationierten Streitkräfte stehen dürfen. Der Westen hatte 30% vorgeschlagen. Für Ost-West-Verhandlungen über eine Reduzierung der atomaren Kurzstreckenwaffen hat sich unterdessen NATO-Generalsekretär Werner ausgesprochen. Er wandte sich heute jedoch zugleich gegen eine dritte Nulllösung für diesen Rüstungsbereich. Im belgischen Parlament plädierte Ministerpräsident Martens für Verhandlungen über nukleare Kurzstreckenraketen, sobald wie möglich und parallel zu den Wiener Gesprächen über konventionelle Rüstung. Sein Land stimme mit anderen NATO-Partnern darüber ein, dass die Raketenmodernisierung keine dringliche Angelegenheit sei, meinte der belgische Regierungschef. Dessen jüngstes Opfer sich Politbüromitglied Ligatschow öffentlich verteidigen musste, wäre noch vor wenigen Jahren unter die Rubrik der antisowjetischen Agitation und Propaganda gefallen. Ein eigener Paragraph des Strafgesetzbuches war jahrzehntelang gegen unliebsame Kritiker der Sowjetunion angewandt worden. Inzwischen haben die Reformatoren diesen Paragraph abgeschafft. Gleichzeitig wurde, sehr viel allgemeiner, die Beleidigung oder Diskreditierung der Staatsorgane und gesellschaftlichen Organisationen unter Strafe gestellt. In dieser Formulierung liegt jedoch die Schwäche der Strafverfolgung. Juristen forderten unmittelbar nach dieser neuen Formulierung, diese auf dem Verordnungsweg erfolgte Reform gleich wieder zu reformieren. Die Befürchtung, mit einer allgemeinen Floskel öffne man der willkürlichen Auslegung durch die Gerichte Tür und Tor. In der Tat erwies sich der Protest als gerechtfertigt. Verfahren gegen kritische Journalisten, Strafandrohungen gegen Rechercheure von Korruption und Amtsmissbrauch ließen befürchten, dass die Reform einen Maulkorb-Erlass erzeugt hat, der als Druckmittel gegen Glasnost rechtskräftig zu werden drohte. In dieser zugespitzten Diskussion hat nun ein Plenum des obersten Gerichts der Sowjetunion versucht, eine verbindliche Anwendung des umstrittenen Paragraphen festzulegen. Strafwürdig sind demnach nur, so wörtlich, vorsätzliche falsche Informationen mit dem Ziel, das Vertrauen gegenüber den Machtorganen zu untergraben. Dagegen sind Mitteilungen in der Presse oder auch in anderer Form, die über Mängel der Staatsorgane oder deren Kritik berichten, kein Straftatbestand. Verbunden ist diese Mitteilung mit einer Reihe weiterer Rehabilitierungen, die auch in die jüngste Zeit reichen. Die Brisanz dieses Schrittes liegt schlicht in der Tatsache, dass die Parteizeitung Pravda die Ergebnisse des obersten Gerichtes über eine restriktive Anwendung des Begriffes Diskreditierung just auf der gleichen Zeitungsseite publiziert, auf der auch Ligatschow gegen eine angebliche Diskreditierung seitens eines Ermittlungsrichters Stellung bezieht. Im Vergleich der beiden Vorgänge kommt der Leser zu dem Schluss, dass Politbüromitglied Ligatschow mit seinen Vorwürfen möglicherweise einem Rechtsverständnis anhängt, das gerade durch die Neuinterpretation des obersten Gerichtes überwunden werden soll. Von Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Nach zahlreichen Einsprüchen bei staatlichen Stellen sind jetzt die ersten Strafanzeigen wegen des Verdachts der Fälschung bei den Kommunalwahlen der DDR am 7. Mai bekannt geworden. Wie heute aus Kirchenkreisen verlautete, sollen in den vergangenen Tagen mindestens 12 Personen beim DDR-Generalstaatsanwalt Strafanzeige nach § 211 wegen vermuteter Wahlfälschung gestellt haben. In den Anzeigen werde der Verdacht geäußert, dass nach den öffentlichen Auswertungen die Zahl der Stimmen gegen den Vorschlag der Einheitsliste der Nationalen Front zumindest in einigen Bezirken amtlich als zu niedrig ausgewiesen wurde. Mindestens 12 Einwohner aus der DDR sind nach Informationen der Bild-Zeitung in die Botschaft der Bundesrepublik in Budapest geflüchtet, um ihre Ausreise in den Westen zu erreichen. Nach dem Abbau von Grenzsperren zwischen Ungarn und Österreich, so das Blatt weiter, sei es jetzt leichter, auf diesem Weg in die Bundesrepublik zu gelangen. Es werde daher befürchtet, dass Ost-Berlin in Zukunft den DDR-Tourismus nach Ungarn erschwere. In Berlin wird sich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss mit den schweren Krawallen vom 1. Mai im Bezirk Kreuzberg befassen. Wie nachträglich ausgewiesen. Seit heute sammeln unabhängige Wahlbeobachter Unterschriften unter diesen Anzeigentext. Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Fälschung der Wahlergebnisse in Berlin-Weißensee. Ähnlich wie in Friedrichshain ergeben sich nach Ihrer Rechnung Differenzen, die den Verdacht der Wahlfälschung zugunsten der Stimmen für den Wahlvorschlag aufkommen lassen. Die Wahlbeobachter argumentieren, ihre Strafanzeige stütze sich auf Zahlen, die in den Wahllokalen unter Zeugen bekannt gegeben worden sind, also auf offizielle Einzelergebnisse. Wahlbetrug, so ihr Verdacht, müsse demnach auf oberer Ebene stattgefunden haben, bei den Wahlkommissionen, bei der Addition der Einzelergebnisse. Der Generalstaatsanwalt müsste deshalb die Protokolle der einzelnen Wahllokale nachprüfen und gegebenenfalls Strafverfahren einleiten. Damit steht die Frage, welche Unabhängigkeit kann sich die DDR-Justiz leisten? Und ich glaube, das sollten auch unsere Partner verstehen. Jede geschichtliche Chance, das hat der Bundespräsident in seiner großen Rede heute zu Recht gesagt, kommt nur einmal. Wir dürfen sie nicht versäumen. Und je mehr wir vereinbaren, umso weniger kann rückgängig gemacht werden. Jeder Schritt in der Abrüstung macht uns ein Stück sicherer. Jeder Abbau östlicher Überlegenheit verbessert die Sicherheitslage in Europa. Und das wetterfest zu machen, durch Verhandlungen, durch Vereinbarungen, die man überprüfen kann, auf denen man bestehen kann, das ist unsere historische Verantwortung. Die Nachkriegsära geht zu Ende, der Kalte Krieg ist vorüber. Eigentlich ein Witz. Jetzt, wo die sowjetische Bedrohung verblasst, gerät das westliche Bündnis in eine Zerreißprobe. Keine Großmacht, aber kein Spielball. Ich denke, auch in Washington wird sich diese Erkenntnis durchsetzen. Wenn Moskau mit der Abrüstung ernst macht, brauchen wir die Atomraketen wirklich nicht. Auch danach werden die USA unser wichtigster Verbündeter und Partner sein. Also kein Grund zum Umfallen. Guten Abend. Um den Krieg in Afghanistan ist es still geworden. Das liegt unter anderem daran, dass die früher so mitteilungsfreudigen Mujahedin große Erfolge in letzter Zeit nicht mehr zu melden haben. Der Schwung früherer Jahre ist dahin, die Offensive gebremst, ein Stellungskrieg ist ausgebrochen. Das kommunistische Regime in Kabul hat den Abzug der sowjetischen Truppen besser verkraftet, als das zunächst zu vermuten war. Und aus der Entfernung lassen sich die sowjetischen Freunde nicht lumpen. Demonstrativ haben sie in dieser Woche einen Militärkonvoi nach Kabul geschickt, 400 bis 500 Fahrzeuge sollen es gewesen sein, der die Bestände an Panzern, Artilleriewaffen und Treibstoff erheblich aufgebessert hat. Im Kampf um die belagerte Stadt Jalalabad kommen die Rebellen auch nicht recht voran. Von einer Eroberung, die ja schon vor Wochen angekündigt war, kann keine Rede sein. Die Regierungstruppen haben die Stadt nach wie vor fest im Griff. Sie sind inzwischen so selbstsicher, dass sie das jetzt auch westlichen Korrespondenten vorführen. Einer von denen, die in Jalalabad waren, ist unser Kollege Hermann Dienicke. Von Kabul nach Jalalabad sind es 80 Kilometer. Ein Jetfighter braucht 8 Minuten für die Strecke über das unwirtliche Gebirge. Lastwagen kommen manchmal erst nach Tagen an. Oder auch gar nicht. Die Hubschrauber der afghanischen Armee fliegen beinahe täglich. Immer in Formation und auf ständig wechselnder Route. In den Bergen auf halbem Wege sind Raketenstellungen der Mujahedin. Teil des Belagerungsringes. Die Reise ist wie ein russisches Roulette. Die Helikopter waren für Wochen die einzige Versorgungsquelle für die Eingeschlossenen von Jalalabad. Sie brachten Lebensmittel und militärisches Gerät. Diesmal haben sie Journalisten an Bord. Es ist das erste Mal seit Beginn der Kämpfe, dass die Armee westliche Beobachter in die belagerte Stadt fliegt. Die Regierungstruppen sind in der Offensive. Jalalabad, die Perle unter den afghanischen Städten im fruchtbaren Tal des Kabulflusses. Am 5. März begannen mehr als 25.000 Mujahedin ihren Generalangriff. Mit Panzern, schwerer Artillerie und Raketenwerfern, unterstützt von arabischen Freiwilligen, angeleitet durch den pakistanischen Geheimdienst. Sie wollten ihrer Konkurrenzregierung eine Hauptstadt erobern. Sie haben sie nicht erobert, aber schwer zerstört. Vor der Schlacht lebten hier 70.000 Menschen. Nach 10 Wochen Belagerung und Hunderttausenden von Raketen und Granaten sind mehr als die Hälfte geflohen. Kaum ein Gebäude, das nicht getroffen worden wäre, mit Kratern übersät die Straßen, der Basar verödet, die Läden mit Brettern vernagelt. Es gibt nichts mehr zu kaufen. Und es gibt nur noch wenige, die etwas kaufen könnten. Der Flughafen. Mehrfach hatten die Mujahedin ihn als erobert gemeldet. Sie haben ihn nie betreten, dafür aber gründlich zerstört. Das Abfertigungsgebäude hinter grünen Netzen getarnt, haben sich die Regierungstruppen in der Ruine eingenistet. Die Altstadt. Die meisten der schmutzig-grauen Lehmgebäude sind verlassen. Viele sind zerstört. Die letzten Granaten schlugen erst am Vortag ein. Sie haben auch den Baba Nanak-Tempel der Sikh-Gemeinde getroffen. Viele Inder leben schon seit Generationen hier. Sie haben ihre Familien evakuiert und in den Schutz der Tempelanlage gebracht. Rund 200 Frauen und Kinder hocken in dem düsteren Raum auf dem Boden und klagen an. Was haben wir denen getan, dass sie auf uns schießen? Was haben wir Amerika getan, dass es Waffen schickt, um uns zu töten? Die Highschool. Eine Ruine und ohne Schüler, sie sind nun bei der Armee. Die Truppen des Najibullah-Regimes haben wieder Zulauf, seit die Rebellen Krieg gegen die Zivilbevölkerung in den Städten führen. Das Land um Jalalabad ist das fruchtbarste in ganz Afghanistan. Auf den Weizen- und Gemüsefeldern wird die erste Ernte des Jahres eingebracht. Die Schlacht scheint vorüber. Von den Mujahedin ist auch 20 Kilometer außerhalb der Stadt nichts zu sehen und zu hören an diesem Tag. Jalalabad markiert eine Wende im afghanischen Bürgerkrieg. Die Rebellen haben nicht nur ihr militärisches Ziel verfehlt, sie haben vor allem politisch verloren. Die Menschen dieser Stadt sind verängstigt, verbittert und voller Zorn. Und so empfinden sie auch in Kost und Kandahar, in Herat oder Kabul, seit die Rebellen nicht mehr auf russische Soldaten schießen, sondern mit Raketen und Hungerblockaden gegen die eigenen Landsleute vorgehen. Vor einem halben Jahr noch hätte die Mehrheit der Afghanen den Sieg der Mujahedin begrüßt. Aber zerbombte Städte, verwundete Kinder, weinende Mütter, mehr als 10.000 Todesopfer der Schlacht um Jalalabad haben die Sache der Rebellen verdorben. Die Armee und das Regime sind zurzeit oben auf, nicht nur in dieser Stadt. Wir mit einem Bericht aus Peking. Da sind es 2 Nachrichten, die aufmerksam haben. Herr Riese in Moskau, wie hat das Ganze denn heute begonnen? Ja, es hat zunächst regiegemäß begonnen. Der Kongress wurde eröffnet vom Vorsitzenden der Zentralen Wahlkommission, der auch dann einen Vorschlag des Zentralkomitees der Partei einbrachte, um das Präsidium zu wählen des Kongresses und den Vorsitzenden des Präsidiums. Das wurde erwartungsgemäß der Generalsekretär Gorbatschow. Und das Präsidium insgesamt besteht aus 18 Vertretern verschiedener Gruppen und vor allen Dingen verschiedener Republiken. Aber dann ging es schon los, dann trat nämlich Andrei Sacharow auf und wandte sich mit einem Vorschlag im Namen von einer Gruppe Moskauer Abgeordnete gegen das von der Partei vorgeschlagene Prozedere. Hallo Köln. Ja. Tagesordnung sieht vor, dass zunächst die Wahlen stattfinden, beispielsweise des Staatspräsidenten und des obersten Sowjets, und dass dann der Staatspräsident, Klammer auf, das wird mit Sicherheit Michail Gorbatschow sein, auch Sacharow hat sich für ihn ausgesprochen, Klammer zu, dass dann erst der neu gewählte Präsident mit einer Grundsatzrede vor dem Kongress auftritt und danach eine Diskussion stattfindet. Sacharow hat das umgekehrte Verfahren vorgeschlagen, also wir müssen erstmal überhaupt diskutieren politisch, was dieser Kongress eigentlich bedeuten soll, was er machen soll, und dann können wir den obersten Sowjets und den Staatspräsidenten wählen und Bitte schön, nach demokratischen Regeln soll für jeden Platz auch mehrere Kandidaten zur Verfügung stehen. Bisher sieht es so aus, als wenn hinter verschlossenen Parteitüren alle diese Kandidaten schon längst ausgeguckt worden sind und en bloc dem Kongress vorgeschlagen werden sollen. Wie das nun weitergeht, ob sich die Abgeordneten gegen ein solches Verfahren im weiteren Verlauf des Kongresses noch aussprechen, weiß man nicht. Die erste Abstimmung haben jedenfalls die, ich sage mal, oppositionellen Kandidaten verloren. Mit 360 Stimmen sind sie unterlegen und die Tagesordnung wird nun so eingehalten, wie von der Partei vorgesehen. Das heißt, erst die Wahlen und dann Diskussion. Es wird also zuerst gewählt. Ist denn abzusehen, ob es jetzt auch einen Gegenkandidaten zu Gorbatschow geben wird? Da ist ja viel spekuliert worden. Ja, einen Gegenkandidaten gibt es schon, einen selbsternannten. Zur Überraschung wurde des ganzen Kongresses und der Öffentlichkeit meldete sich ein Herr Obolensky aus Leningrad und meldete schriftlich seine Kandidatur als Gegenkandidat Gorbatschow an. Das ist natürlich nicht ernst zu nehmen. Es halten sich immer noch Spekulationen, dass eventuell Boris Jelzin, der ehemalige Moskauer Parteichef, aufgestellt wird. Ich habe am Rande des Kongresses in der Pause heute mit Jelzin gesprochen. Er hat das nicht bestätigt. Ich habe ihn ausdrücklich gefragt. Er sagte, wenn, dann müsste er von einer ausreichenden Mehrheit oder einer ausreichenden Anzahl von Kandidaten aufgestellt werden. Das ist bisher offensichtlich nicht geschehen. Es gibt ein anderes Gerücht, dass Gorbatschow Jelzin die Kandidatur als Vizepräsident angetragen haben soll. Auch das hat Jelzin heute nicht bestätigt. Herr Riese, wie ist denn so die Stimmung bei diesem Kongress? Das ist ja, wenn man so will, eine völlig neue Form der Demokratie für die Sowjetunion. Das ist richtig und das merkt man auch. Die große Mehrheit der Delegierten und ich sage das mal frank und frei, auch die Partei und ihre Führung selber sind sich offensichtlich noch nicht so ganz im Klaren, was das eigentlich bedeutet, Demokratie, und was eigentlich ein solches Parlament bedeutet, von immerhin über 2000 Mitgliedern. Das Ganze, die Vormittagssitzung ist abgelaufen, eigentlich wie ein Parteitag der KPdSU. Die wichtigsten Vorschläge waren alle vorformuliert. Wer beispielsweise die Gruppe von über 400 Abgeordneten bestimmt hat, die in den letzten beiden Tagen unter Vorsitz von Gorbatschow die Tagesordnung beraten hat und die Personalvorschläge im Namen der Partei erarbeitet hat, das ist völlig unklar. Und Sie können auch an einer kleinen Formalie sehen, wie wenig man über das Prozedere sich bisher klar ist. In der Verfassung steht eindeutig drin, dass die erste Sitzung, die Eröffnungssitzung des Volkskongresses, von dem Vorsitzenden der Zentralen Wahlkommission zu leiten ist. Nun wurde aber sofort Gorbatschow und das Präsidium gewählt und dann stand ein Abgeordneter auf und sagte, eigentlich ist das illegal, wieso ist eigentlich Gorbatschow hier Vorsitzender, nach der Verfassung muss es anders sein. Daraufhin stellte Gorbatschow schlicht und einfach diese Frage zur Abstimmung. Die Mehrheit war dafür, dass er im Präsidium verbleibt und damit war die Sache entschieden. Das ist natürlich mindestens ein Schönheitsfehler, aber man sieht daran, dass die Partei und die große Mehrheit der Abgeordneten sich noch sehr schwer tun, was das Lernen von demokratischen Verhalten angeht. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow ist zum Staatspräsidenten mit besonderen Vollmachten gewählt worden. Im neuen Kongress der Volksdeputierten erhielt er am Abend rund 95% der Stimmen. Gorbatschow war der einzige Kandidat, nachdem der ebenfalls vorgeschlagene Reformer Jelzin sich nicht zur Wahl stellen wollte. Der Abstimmung vorausgegangen war eine ungewöhnlich heftige Debatte. Heute will der Kongress unter anderem die Abgeordneten für den in Zukunft ständig tagenden obersten Sowjet wählen. Was sich in der Sowjetunion tut, seit Gorbatschow dort das Sagen hat, ist kaum zu glauben. Wer hätte denn geglaubt, dass in einem totalitären Staat in der Vormacht des Warschauer Paktes ein Volkskongress stattfindet, auf dem ein einfacher Abgeordneter aus einer der Provinzen dem mächtigen Mann aus der Moskauer Machtzentrale widerspricht? Klar, dann wird er doch gewählt, der Mächtige mit dem Drang zur Veränderung, der Generalsekretär mit der großen Ungeduld. Hans-Peter Riese in Moskau, seit gestern Abend ist Gorbatschow Staatspräsident der Sowjetunion. Ist er mit seinen Reformen so ungeduldig, weil er fürchtet, die Zeit läuft ihm davon, oder sitzt er jetzt fester denn je im Sattel? Ja, ich glaube, das ist nicht die entscheidende Frage, die im Moment zu stellen ist, sondern die entscheidende Frage ist, ob das Reformprojekt, nämlich ein Teil der Macht in diesem Einparteienstaat von der Partei auf eine parlamentarische Ebene zu verlagern, ob diese Reform wirklich angenommen wird von der Bevölkerung, ob sie angenommen wird auch vom Staatsapparat und von der Elite des Landes. Und wenn man sich die ersten beiden Tage, die Diskussion von gestern und heute anhört hier im Volkskongress in Moskau, dann kann man eigentlich nur den Schluss ziehen, dass es Gorbatschow weitgehend schon gelungen ist. Zwar ist eine große Mehrheit dieser 2250 Abgeordneten des Kongresses der Volksdeputierten offensichtlich noch eher behaftet mit dem alten Denken der Abstimmungsmaschinerie auf Knopfdruck von oben, aber ein ganz erheblicher Teil der Deputierten nutzt diesen Volkskongress um eine politische Generaldebatte, und zwar nicht hinter verschlossenen Türen in irgendwelchen Parteizirkeln, sondern vor der ganzen Nation im Parlament anzuzetteln und zu führen. Und diese Debatte wird in der Tat auf einem ganz erstaunlich hohen politischen Niveau geführt. Zu den Volksdeputierten zählt auch Sacharow, ein Denker und Kritiker, um dessen Wahl eben den Volkskongress es ja Reibereien gegeben hat. Spielt er oder spielen Gleichgesinnte unter den, Sie sagten es schon, 2250 Delegierten eine große Rolle? Ja, Sacharow gehört, wenn Sie so wollen, zur intellektuellen Elite dieses Landes. Er ist Deputierter der Akademie der Wissenschaften, einer gesellschaftlichen Organisation, die sozusagen indirekt ihre Deputierten gewählt hat. Und Sacharow gehört zu jenen aktiven Abgeordneten auf diesem Kongress, trotz seines Alters, die eben dafür sorgen, dass durch Debattenbeiträge zu allen möglichen Themen dieser Kongress zu einem politischen Forum, zu einem parlamentarischen politischen Forum wird. Und das hat sich beispielsweise heute Morgen gezeigt, als Sacharow und seine Kollegin Tatjana Saslavskaya, eine Soziologin, vor dem Kongress außerhalb der Tagesordnung einen Einsatz der Polizei gegen Demonstranten heute Nacht geißelten und der Innenminister der UdSSR, auch ein einmaliger Vorgang, sich vor dem Kongress für diesen Polizeieinsatz rechtfertigen musste. Es gab dann eine Abstimmung über einen Antrag Sacharows und Saslavskajas, einen entsprechenden Ukas des obersten Sowjets, der das Demonstrationsrecht für die Zeit der Tagung des Volkskongresses einschränkt, aufzuheben. Die beiden sind unterlegen, aber sie haben immerhin über 800 Stimmen für ihren Antrag gekriegt. Mhm. Und das heißt, wenn Sie bedenken, dass ja 87% der Delegierten gleichzeitig Mitglieder der kommunistischen Partei sind, das heißt eben, dass dieses kein totalitäres, monolithisches Regime mehr ist, sondern dass es in Bewegung geraten ist und dass auch die Partei keineswegs kein solcher Einheitsmonolith ist, wie man das manchmal denkt. Zu den Mächtigen des Parteiapparats. Das hat auch lange Jahre Boris Jelzin gezählt, bis er abgesetzt worden ist als Moskauer Parteichef der KP. Gestern und heute ist er aber wieder in Erscheinung getreten und spielt wohl auch eine gewisse Rolle im Volkskongress. Ja, er ist nicht nur jetzt wieder in Erscheinung getreten, er hat schon auf dem letzten Plenum des Zentralkomitees seiner Partei, also am Montag, eine Rede gehalten, die erste nach seinem Sturz als Moskauer Parteichef. Er hat allerdings gestern demonstriert, dass er nicht ganz so mutig ist als Delegierter und als Politiker, wie das seine über 5 Millionen Moskauer Wähler wohl angenommen haben. Er war von einem Delegierten aus Sverdlovsk vorgeschlagen worden als Gegenkandidat von Gorbatschow zum Amt der Staatspräsidenten und er hat dann vor dem Kongress auf die Annahme dieser Kandidatur verzichtet. Mit dem Argument, als Kommunist und als Mitglied des Zentralkomitees könne er nicht und wolle er nicht gegen den Parteichef kandidieren. Das zeigt, dass selbst solche Leute wie Boris Jelzin, die in ihrer Opposition zum Parteiapparat zu Volkshelden geradezu geworden sind, dann doch in den Strukturen, in den Denkstrukturen der Partei verharren. Zwei Fragen standen im Mittelpunkt. Erstens, sollen alle Abgeordneten des obersten Sowjets künftig als Berufsparlamentarier von ihrer Arbeit freigestellt werden oder nicht? Und zweitens, in welchem Ausmaß soll man die Vorschlagslisten erweitern oder verändern, mit denen diese neuen Parlamentarier gewählt werden? Die Meinungen waren widersprüchlich. Im Gegensatz zum Vorschlag von Gorbatschow plädierten angesehene Rechtswissenschaftler für ein vollständiges Berufsparlament. Als die Stimmung sich in diese Richtung drehte, griff Gorbatschow mit einem Antragspaket ein, das er überraschend zur Abstimmung vorlegen ließ. Die Mehrheit der Delegierten war dafür und sprach sich in diesem Zusammenhang gegen ein reines Berufsparlament aus, optierte jedoch für die Möglichkeit, auf dem Weg über eine Kommission noch notwendige Korrekturen zuzulassen. Nachdem die Lage auf diese Weise gewissermaßen entschärft war, verweigerte die litauische Delegation ihre Teilnahme an den Wahlen zum obersten Sowjet. Eine Krisensituation, so stellte Gorbatschow fest und ließ die einzelnen Delegationen erneut über ihre Kandidaten beraten. Die Litauer lenkten ein. Doch dann zeigte sich ein neuer Stolperstein. Viele Deputierte waren verärgert darüber, dass in manchen Republiken auf die Liste für die künftigen Parlamentarier nach alter Sitte wieder einmal die regionalen Parteichefs gesetzt wurden. Und dies ohne Aussprache und Wahl. Sie forderten neue Kandidaten, und zwar mehr Kandidaten, als es Sitze im Parlament gibt, damit eine wirkliche Auswahl möglich wäre. Somit verzögerte sich die endgültige Wahl des neuen sowjetischen Parlamentes, das bereits am Samstag zu seiner ersten Sitzung zusammentreten sollte, bis zum Abend des zweiten Kongresstages. Schon zum Auftakt der Sitzung hatte es einen heftigen Schlagabtausch gegeben um den Einsatz von Polizei, die angeblich ein Treffen zwischen einzelnen Deputierten und Moskauer Bürgern verhindert haben soll. Mit zitternder Stimme versuchte sich der sowjetische Innenminister, der von Gorbatschow auf das Podium zitiert worden war, zu rechtfertigen. Man habe lediglich zu verhindern versucht, so meinte er, dass Passanten in den Kremlpalast hineingingen. Der bisherige Verlauf des Volkskongresses hat jeden Zeitplan für eine Tagesordnung gesprengt. Ein rasches Ende der Tagung ist noch nicht abzusehen. Reformen, die den Namen auch wirklich verdienen, mehr Freiheit für jedermann in der Volksrepublik China, das alles friedlich durchgesetzt, ohne jedes Blutvergießen, die Studenten als Auslöser und Wegbereiter eines notwendigen Umdenkungsprozesses in Partei und Staatsführung. Wir haben eher das Gegenteil, die Wende zum Schlechteren zu befürchten. Ludwig Tam jetzt aus Peking. Bei Beobachtern verstärkt sich der Eindruck, dass sich Ministerpräsident Li Peng und die Betonköpfe durchsetzen. Li Peng hielt keinen Zweifel daran, dass die um Peking lagernden Truppen in der Stadt Polizeiaufgaben übernehmen würden. So ähnlich klingt es auch in einem Brief der Regierung an alle Soldaten, den die Tageszeitungen heute abdrucken. Ganz offensichtlich steht der Einsatz der Truppen noch bevor. Man kann davon ausgehen, dass die Parteigremien wie Politbüro und Zentralkomitee tagen. Dazu sicher die Militärkommission. Vielleicht stimmt es sogar, dass Deng Xiaoping, der Vorsitzende der Zentralen Militärkommission, eine Sonderkommission zur Bekämpfung der Unruhe gegründet hat. Aus der Vielzahl der Gerüchte, die zur Stunde in Peking kursieren, Flugblätter der Regierung, sollen Zhao Ziyang und seine Freunde als neue Viererbande, als Konterrevolutionäre bezeichnen, die bekämpft werden müssten. Nationale Empfindlichkeiten, ungeklärte Verfahrensfragen und politische Meinungsverschiedenheiten über die künftige Rolle des sowjetischen Parlaments kennzeichneten die Debatte am zweiten Tag im Kongress der Volksdeputierten. Zwei Fragen standen dabei im Mittelpunkt. Erstens, sollen alle Abgeordneten des obersten Sowjets künftig als Berufsparlamentarier von ihrer Arbeit freigestellt werden oder nicht? Und zweitens, in welchem Ausmaß soll man die Vorschlagslisten erweitern oder verändern, mit denen diese neuen Parlamentarier gewählt werden? Die Meinungen waren widersprüchlich. Im Gegensatz zum Vorschlag von Gorbatschow plädierten angesehene Rechtswissenschaftler für ein vollständiges Berufsparlament. Als die Stimmung sich in diese Richtung drehte, griff Gorbatschow mit einem Antragspaket ein, das er überraschend zur Abstimmung vorlegen ließ. Die Mehrheit der Delegierten war dafür und sprach sich in diesem Zusammenhang gegen ein reines Berufsparlament aus, optierte jedoch für die Möglichkeit, auf dem Weg über eine Kommission noch notwendige Korrekturen zuzulassen. Nachdem die Lage auf diese Weise gewissermaßen entschärft war, verweigerte die litauische Delegation ihre Teilnahme an den Wahlen zum Obersten Sowjet. Eine Krisensituation, so stellte Gorbatschow fest und ließ die einzelnen Delegationen erneut über ihre Kandidaten beraten. Die Litauer lenkten ein. Doch dann zeigte sich ein neuer Stolperstein. Viele Deputierte waren verärgert darüber, dass in manchen Republiken auf die Liste für die künftigen Parlamentarier nach alter Sitte wieder einmal die regionalen Parteichefs gesetzt wurden. Und dies ohne Aussprache und Wahl. Sie forderten neue Kandidaten, und zwar mehr Kandidaten, als es Sitze im Parlament gibt, damit eine wirkliche Auswahl möglich wäre. Somit verzögerte sich die endgültige Wahl des neuen sowjetischen Parlaments, das bereits am Samstag zu seiner ersten Sitzung zusammentreten sollte, bis zum Abend des zweiten Kongresstages. Schon zum Auftakt der Sitzung hatte es einen heftigen Schlagabtausch gegeben um den Einsatz von Polizei, die angeblich ein Treffen zwischen einzelnen Deputierten und Moskauer Bürgern verhindert haben soll. Mit zitternder Stimme versuchte sich der sowjetische Innenminister, der von Gorbatschow auf das Podium zitiert worden war, zu rechtfertigen. Man habe lediglich zu verhindern versucht, so meinte er, dass Passanten in den Kremlpalast hineingingen. Der bisherige Verlauf des Volkskongresses hat jeden Zeitplan für eine Tagesordnung gesprengt. Ein rasches Ende der Tagung ist noch nicht abzusehen. Am zweiten Tag seiner Europareise hat der amerikanische Präsident Bush heute in Rom seine politischen Gespräche mit der italienischen Führung aufgenommen. Bush, der am Montag am NATO-Gipfel in Brüssel teilnehmen will und am Dienstag in Bonn erwartet wird, kam zu getrennten Unterredungen mit Staatspräsident Cossiga und dem amtierenden Regierungschef De Mita zusammen. Ferner ist eine Privataudienz bei Papst Johannes Paul II. Vorgesehen. Ein Bericht der Washington Times, wonach Bush in Brüssel einen einseitigen Teilabzug amerikanischer Truppen aus Europa als Antwort auf die sowjetischen Abrüstungsinitiativen anbieten will, wurde vom Präsidialamt weder bestätigt noch dementiert. Auf dem Flug nach Rom kündigte ein Sprecher lediglich an, der Präsident wolle mit den Verbündeten über verschiedene Ideen diskutieren. Dazu gehörten auch Vorschläge zur Abrüstung. Bundespräsident von Weizsäcker hat dem sowjetischen Parteichef Gorbatschow zu dessen Wahl zum Staatspräsidenten Glückwünsche übermittelt. In dem Schreiben, das heute in Bonn veröffentlicht wurde, heißt es, die Berufung Gorbatschows in dieses hohe Amt leite eine neue Phase in der Reformpolitik ein, der der KPDSU-Generalsekretär entscheidende Impulse gegeben habe. Der bevorstehende Besuch Gorbatschows in Bonn werde eine weitere Vertiefung der deutsch-sowjetischen Beziehungen bringen und damit den Interessen aller Europäer dienen, unterstrich Weizsäcker. Der neue Kongress der Volksdeputierten hat heute früh in Moskau seine Beratungen fortgesetzt. Am dritten Tag der konstituierenden Sitzung werden die Ergebnisse der Wahl zum Obersten Sowjet bekannt gegeben, die gestern Abend begonnen hat. Der ehemalige Moskauer Parteichef Jelzin erhielt kein Mandat. Wie es heißt, bekam er das schlechteste Stimmenergebnis von den 12 Bewerbern der russischen Sowjetrepublik. Die britische Times analysiert das Zusammentreten des neuen sowjetischen Kongresses der Volksdeputierten und stellt fest, die Lenin-Statue überragt die Halle im Kongresspalast des Kreml. Die Vorherrschaft der Partei über die Stimmen ist gesichert und doch hat sich der Volkskongress live im Fernsehen übertragen, über alle Erwartungen hinaus als eine Schule der Demokratie erwiesen. In ihr sind alle, einschließlich des neu gewählten Schuldirektors Gorbatschow, Lernende. Die einen begeistert, andere dickköpfig und einige schlafen in der Schule ein. Als eine Volksdemonstration der Unzufriedenheit mit dem Parteimonopol hat der Kongress bereits einen Bruch mit der Vergangenheit erreicht, was umso bemerkenswerter ist, als 85% der Abgeordneten selbst KP-Mitglieder sind. Nach der Times aus London nun ein Blick in das dänische Blatt Berlingske Tidende. Die Sowjetunion hat die ersten Erfahrungen mit dem Pluralismus und den vielen Nuancen gesammelt, von denen die Versammlungen geprägt sind, die dem Ansatz eines Demokratiegedankens entspringen. Weder Zaren noch Generalsekretäre haben die Menschen jemals mit Einfluss und Rechten verwöhnt. Daher muss alles von unten.